hätte Karriere machen, um dich am Markt zu etablieren. Musst du dich gut positionieren. Streng dich an, es lohnt sich sehr. Du verdienst nie genug, hol dir mehr. Superstar. Du stehst auf dein Material. Und wer sich schön nach oben bückt, der hat im Leben schön viel Glück. Und deine Freunde haben Spaß. Verkorkter Wein in deinem Glas. Es ist das Leben deiner Wahl. Und wer es lebt, ist ganz egal. Superstar. Meow.